nenn ich eine Prolltrecke. Ich hab eine Öko-Frau, sie strickt mir eine Goldkette. Ich hör nur mich und scheiß auf jede andere Musikrichtung. Ich konzentrier mich bloß auf Grillen, Rap und Feed-Richtung. Triff mich mit ner Plastiktüte, ich hol gerade Fleisch ein. Heute gibt es Schweinekotelett dekoriert mit Eisbein. Jeder Cracker darf auf deine Frotzmutter rauf. Überleg mal, wieso siehst du wie der Postbote aus? Das Rap Deutschland kennt ein Seelenmassaker. Wie, du setzt irgendwas dagegen, Motherfucker. Komm her, du musst büßen, allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Grillfleischruf ist der 88 Codex. Wir rappen nur für Frauen und für eine goldene Rolex. Bierwurst, Messerstich, greife zu der Buttermilch. Viel Durst nach dem Steak, mach mir eine Milchshake. Du bist meine Frau, Bitch. Du bist das Eigentum von 100 Hektar Barbecue. Ficken, ficken, ja, ja. Schwinge deine Popo her. Steck ihn rein da. Mach mir den Reiter. Das Rap Deutschland kennt ein Seelenmassaker. Wie, du setzt irgendwas dagegen, Motherfucker. Komm her, du musst büßen. Allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Ganz ruhig auf Ami tun, kauf dir ein MP. Dann wählen trotzdem die NPD. Du heißt trotzdem Dieter Schmidt. Dein Rap ist ein halbes Hemd. Wir haben Beef und dein Freund ist gleich mit um 90%. Wir machen Krieg auf dem Splash mit umgedrehten Deutschlandfahnen. Unsere Zielgruppe sind alte Kriegsveteranen. Jeden Tag kann ich von oben herablachen, denn ich schicke Frauen an den Hoden der Tatsachen. Das Rap Deutschland kennt ein Seelenmassaker. Wie, du setzt irgendwas dagegen, Motherfucker. Komm her, du musst büßen, allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Schau mich an, Muskelberg wie Ali. Morgens, mittags, abends ess ich ausschließlich Salami. Feiertags, Schweine haxen, Wochenende, Keiler fratzen. Rinder spachteln, kann nicht mehr den Rest in die Kühltruhe packen. Nächste Tage wieder raus, reicht doch für ein Barbecue. Lade Crew zum Essen ein, alles voll, wir schlagen zu. Messerstiche in die Fresse, Körper in den Kofferraum. Wangen bei Benzinkanister, Streichhölzer reicht vollkommen aus. Das Rap Deutschland kennt ein Seelenmassaker. Wie, du setzt irgendwas dagegen, Motherfucker. Komm her, du musst büßen. Allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Hängt ihn hoch, dieser Hurensohn soll leiden. Alles, was von dir noch übrig bleibt, ist dein Umriss mit Kreide. Erzähl mir keine Scheiße, ich kann deinen Schweiß riechen. Deine Frau macht die Connections und lässt in dich eingießen. Ich komm vorbei, tock, tock, habe Hunger, yum, yum. Ich mach dir den Kühlschrank leer und gebe es dir dann, bam, bam. Ich töte deine Freunde.